Abschnitt 2 aus Kriminalistisches Reisebuch von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Moskauer Frauengefängnis. Über 70 Frauen und Mädchen sitzen an Nähmaschinen. Sie säumen Wäsche und rauchen Zigaretten. Manche haben Bubikopf und manche graubraune Kopftücher. Manche sind verrunzelt und schlaff, manche gepudert und ihrer Mundlinie ist mit dem Lippenstift nachgeholfen. Manche tragen Broschen und Ohrringe, altrussische Filigranarbeit mit goldenen Fransen und manche Männerkragen und gebundene Krawatten. Manches Paar Füße steckt nackt in Filzpantoffeln und manches, fleischfarben bestrumpft, in Halbschuhen. Alle singen. Einige verstummen beim Eintritt des Besuches. Die Kässerin erheben desto lauter die Stimme. Ein russisches Soldatenlied ist es. Das Wort Donkosak zwar durch Komsomol ersetzt, doch wird nach dem Refrain im Marschtakt gehackt. 1, 2, haltet Schritt. An der Stirnseite des Saales ein Pult, an dem Linnen ausgegeben und die fertige Wäsche abgeliefert wird. Werkstättenleiterin und Lehrerin haben da ihren Platz. Auf einer Tafel steht die Zahl der Beschäftigten. An den Maschinen 58, Handarbeiterinnen 14. Klammer auf, die sitzen, alte Frauen, zu einem Kreis geschlossen nahe der Tür, Klammer zu, und freiwillige Arbeiterinnen 16. Freiwillige Arbeiterinnen? Sind denn die anderen Sängerinnen und Raucherinnen unfreiwillig hier? Es ist schwer zu glauben, dass man in einer Strafanstalt ist. Kein Sprechverbot, kein Zuchthauskleid, Rauchen erlaubt, keine uniformierten Aufseher. Und doch sind es arme Gefangene. Verlust der Freiheit erträgt sich schwer, ist Strafe, die keiner Verschärfung bedarf. Ein Mädchen tritt auf den Vorsteher der Anstalt zu, der den Besucher in den Saal begleitet. Es ist eben vom Begräbnis des Vaters zurückgekehrt. Herb, zusammengebissen, erzählt es, dass daheim die Schusterwerkstätte zugrunde gehen muss, wenn es keine Begnadigung oder wenigstens Strafunterbrechung bekomme. Nur wenig Hoffnung wird der Bittstellerin. Sie ist rückfällig, zu 2 Jahren verurteilt und erst 4 Monate sind verbüßt. In die Arbeitskommune transferiert zu werden, bittet eine Frau mit quittengelbem Teint. Sie verträgt die Stadtluft nicht. Besonders im Winter werde sie krank davon. Auch ihr ist schwer zu willfahren. Sie gehört zur ersten Kategorie, ist wegen Kindesmisshandlung schuldig gesprochen. Vom Lazarett will sie nichts wissen. Gehen Sie zum Gefängnisarzt, Genossin, erhält sie als Bescheid. Er soll ein Gutachten auf ihr Gesuch schreiben. Eine 20-Jährige in rotem Kopftuch fragt an, ob 2 ihrer Freundinnen hier Beschäftigung finden könnten. Vorläufig geht das nicht. Es sind ohne dies zu viel freiwillige Arbeiterinnen im Haus, weil 5 erwachsene Kinder Lohn bekommen. Klammer auf, einige Sträflinge haben ihre Kinder während der ganzen Strafzeit bei sich, die nähen im Saal oder treiben sich im Hof umher, Klammer zu. Vor kaum 9 Jahren ist der Arbeitssaal ein Refektorium gewesen. Der ganze Häuserblock bildete das Kloster Novospassky Monastir, berühmt seit dem Mittelalter wegen seines Reichtums. Großfürst Iwan Kalita, Klammer auf, Kalita bedeutet Geldsack, Klammer zu, hat es 1330 gegründet. Die Zaren pflegten ihre Hauspriester von hier zu holen. Einige Romanows, wie die Kaiserin Marfa, ließen sich hier begraben. Nicht weniger als 9 große Kirchen, darunter eine Kathedrale, gehörten zum heiligen Konvent, doch die steilen Wälle und die krenelierte Mauer mit den massiven Ecktürmen, die seit den unruhvollen Zeiten des falschen Demetrius den Komplex umringen, deuten kaum darauf hin, dass man allzu sehr auf Gott vertraute. Durch diese Schießscharten wurde 1812 auf die französischen Soldaten gefeuert, und unter den marmornen Grabmälern der Mönche im Klostergarten ist das des Diakons Gabriel, den Napoleon füsilieren ließ. Eine der Kirchen ist in ein Theater mit 400 Sitzplätzen umgebaut worden. Die Sträflinge führen hier Dramen auf und gehen einmal in der Woche zur Filmvorstellung. Sonst ist das Kino von der Straßenseite her für das Publikum geöffnet. Eine Nebeneinnahme der Strafanstalt und nicht die einzige. Das im Hause gebackene Brot wird zum Verkauf gebracht. In ihrer freien Zeit sitzen die gefangenen Frauen im Club, am Schalltrichter des alten Grammophons und am Lautsprecher des neuen Radios. Sie spielen Dame, können Zeitungen lesen, Briefe schreiben und sich bis 10 Uhr abends unterhalten. Die Arbeitszeit beträgt wie in jedem Fabrikbetrieb 8 Stunden im Tag. Die Häftlinge erhalten durchschnittlich 20 Rubel Wochenlohn, wovon 25% für Verpflegung abgehen. Zum Frühstück wird Tee und Brei, mittags Suppe, Fleisch und Kascha und abends wieder Tee verabreicht. Die Tagesration Brot wiegt 1,5 Pfund. Zucker kann man vom Arbeitslohn kaufen, von dem überhaupt 2/3 nach Belieben, Klammer auf, außer für Alkohol, Klammer zu, verwendet werden dürfen. Das restliche Drittel erhält man bei der Entlassung ausbezahlt. Im strengsten Stadium der Haft ist dem Sträfling nur alle 14 Tage der Empfang eines Besuches erlaubt. Im mittleren Stadium einmal wöchentlich, im leichtesten, das bereits eine Vorstufe der Entlassung darstellt, darf die Gefangene am Sonnabend um 2 Uhr nach Hause gehen und muss sich erst montagmorgens zur Arbeit in der Anstalt einfinden. Briefe können beliebig oft empfangen und abgesendet werden. Doch wird die Post von der Zensur gelesen. Häftlinge der mittleren und der leichteren Kategorie haben den gleichen Anspruch auf Urlaub wie Fabrikarbeiter. In den 8 Jahren, die die Anstalt besteht, ist es nicht ein einziges Mal vorgekommen, dass eine Gefangene nicht zurückgekehrt wäre. Nur in 2 oder 3 Fällen rückten Beurlaubte verspätet ein. Klammer auf, nach Angabe von Schirwind, dem Leiter des gesamten Gefängniswesens, sind im vorigen Jahr 10.120 Häftlinge in Russland zu 3-monatiger Erntearbeit beurlaubt worden, von denen bloß 70, teils überhaupt nicht, teils nicht rechtzeitig zurückgekommen sind, Klammer zu. Jede inhaftierte Frau muss lesen und schreiben lernen, Klammer auf, die Fortgeschritteneren erhalten Unterricht in allen Fächern, Klammer zu, und wird im Wäsche- und Kleidernähen unterwiesen. Erst nach erworbener Kenntnis werden solche, die kein Interesse für diese Arbeiten zeigen, zur Tätigkeit in der Küche und anderen häuslichen Verrichtungen oder zum Ausbessern der Wäsche, zum Knöpfe annähen oder dergleichen verwendet. Die Maximalstrafzeit beträgt im Besserungsarbeitshaus 5 Jahre. Frauen, die zu einer längeren Strafe, Klammer auf, 10 Jahre ist das Höchstausmaß nach dem Strafgesetz, Klammer zu, verurteilt sind, kommen in den sogenannten Isolator. Das Volksgericht fügt seinem Urteil bei Gewohnheitsverbrecherinnen oder renitenten Individuen die Entscheidung bei, dass sie in der ersten Kategorie zu halten sind. In diesem strengen Gewahrsam verbleiben sie, bis die Hälfte der Strafe abgebüßt ist. Kategorie 2 bilden die Rückfälligen bis zum vollendeten Viertel der Strafzeit. Der dritten und leichtesten Gruppe gehören die Zufallsverbrecherinnen und die vollkommen Besserungsfähigen an. Ihnen rechnet man je 2 verbüßte Tage als 3. Sie können bedingt entlassen oder im Falle der sozialen Heilung zur Gänze begnadigt werden. Über die Versetzung aus einer Kategorie in die andere, über außertourliche Urlaube und Entlassungen, berät die Aufsichtskommission, die jeden Sonnabend in der Anstalt zusammentritt, bestehend aus dem Vorsteher des Hauses, der Vertreterin der Gewerkschaftskommission und einer Volksrichterin des Bezirkes, in dem sich das Gefängnis befindet. Die Kommission kann dringende oder provisorische Maßnahmen in eigener Machtbefugnis veranlassen. In wichtigeren Angelegenheiten erstattet sie der Verteilungsinspektion für das Gouvernement oder dem Justizministerium Vorschläge, die in Praxi immer angenommen werden. 195 Frauen im Alter von 16 bis 60 Jahren sind gegenwärtig im 2. Moskowski-Schensky-Insprav-Trudom untergebracht. Für 4 Hunde und für ein Personal von 68 Leuten ist Raum in den vielen Gebäuden innerhalb der so unklösterlich drohenden Bastionen. Doch in den Zimmern, in denen einst die Mönche des reichen Klosters lebten, rücken die Frauen ihre Betten möglichst eng zusammen. Sie wollen, zumeist alte Frauen, nicht allein sein im Jammer ihrer Haft, an dem selbst die kühnste Humanität nichts ändert. Sie stopfen ihre Strümpfe und streicheln ihre Katzen und erzählen einander von den Jahren ihrer Schönheit. Ein Großteil ist wegen Diebstahls hier. Kindesmörderinnen, die in kaiserlicher Zeit mehr als 20% der weiblichen Sträflinge Russlands ausmachten, gab es im ersten Jahr nach der Revolution noch 2%, da die Auffassung von der Gleichstellung der ehelichen mit der unehelichen Mutter und die Kenntnis von der staatlichen Säuglingsfürsorge nicht in alle Schichten gedrungen war. Jetzt sind keine Kindesmörderinnen mehr in der Anstalt. Auch keine unbefugte Geburtshelferin, Klammer auf, früher 4-6%, Klammer zu, weil Schwangerschaftsunterbrechungen auf den Kliniken durchgeführt werden. Betrugsfälle kommen häufiger vor und eine einstige Schauspielerin, die stolz von ihren Gastspielen in Paris, Berlin und Wien erzählt und L'Illustration abonniert, ist wegen Kuppelei zu 2 Jahren verurteilt. Wie Stuben eines Pfründerinnenasyls sehen die Kammern aus. Armselig und alt sind die Feldbetten, die Strohmatten kaum eine Spanne hoch, dünn die Kissen und aus grauem, groben Leinen der Bettüberzug. Russland hat wenig Material und wenig Geld, und Übelwollende können leicht behaupten, dass die Generosität der Urlaube, die Strafverkürzungen und Begnadigungen, manche Freiheiten, die man denen der Unfreiheit Verfallenen gewährt, und die Begründung dieser Erleichterungen der ideologische Überbau für die Notwendigkeit sind, Ersparnisse zu machen und Arbeitskräfte zu gewinnen. Selbst wenn man eine solche Möglichkeit zugeben wollte, dürfte damit nicht gesagt sein, dass solche angeblich der Not entsprungenen Maßnahmen nicht auch dem Westen wohl anstünden, der in seinen Kerkern barbarischere Methoden hat. Keine Milderung kann groß genug sein. Das Gefängnis bleibt immer der Ort des Schreckens und der Qual. Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Klaus Missfeld.